Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. 135. Model und sie sieht gut aus. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Sie ist ein Model. Sie ist ein Model. Model, Model, Model, Model. Model. Sie ist ein Model. Ein Model. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Aha. Aha. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Aha. Ja. Ein Model ist sie und sie sieht gut aus. Aha, ja, sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Aha, ja. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Aha, aha. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Aha, sie ist ein Model und sieht gut aus. Aha, aha, ja. Ja, nee, ist klar. Okay. We'll be right back. Everybody, greetings! This is Ninja Radio Ninja. We need drums. Drums. Thank you. We'll be right back. Oh. no.